Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. There are other consequences that are not very pleasant. Es gibt weitere Konsequenzen, die nicht so angenehm sind. You know, another one is that it destroys our own peace. Eine andere ist, dass es unseren eigenen Frieden zerstört. You know, this has become so important to me, I think, throughout this year. Maybe the last 3 years. Dies wurde für mich so wichtig während dieses Jahres, vielleicht während den letzten 3 Jahren. It was before the whole pandemic started. Es war, bevor die ganze Pandemie begann. And Daniel would remember that so clearly. Daniel würde sich daran so klar erinnern. Because he traveled with me all over Brazil. Weil er mit mir durch ganz Brasilien fuhr. And wherever I went, I shared that message. Wohin auch immer ich ging, teilte ich diese Botschaft. You know, when God suddenly said to me from John 14, verse 1. Was Gott mir aus Johannes 14, Vers 1 sagte. Do not let your heart get troubled. Euer Herz werde nicht bestürzt. And in verse 27 of the same chapter, Jesus says. Und im gleichen Kapitel, Vers 27, sagt Jesus, Peace I give unto you, my peace I leave with you. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. And then God began to speak to me about his peace. Dann fing Gott an, mit mir über seinen Frieden zu sprechen. Isaiah 26, verse 3 says, Jesaja 26, Vers 3 sagt, He said, he is kept in perfect peace. Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, whose mind is fixed on you. In Frieden, weil er auf dich vertraut. You know, and I have come to such an important, I've come to such a place in my life. Ich bin im Leben an den Punkt gekommen, where my peace has become the most valuable thing. An dem mein Friede das Wertvollste geworden ist. You know, when Daniel and me traveled to Europe now, als Daniel und ich nun nach Europa reisten, and traveling, especially international, can be a little bit complicated, und das Reisen, speziell internationales Reisen, ein bisschen kompliziert ist, was plane canceled overnight, Flüge werden über Nacht gestrichen, countries change the rules of entry overnight, Länder verändern ihre Einreisebestimmungen über Nacht, I said to Daniel, sagte ich zu Daniel, Daniel, I would much rather miss an airplane than lose my peace. Ich würde viel lieber einen Flug verpassen, als meinen Frieden zu verlieren. You know, this year, last year, letztes Jahr, when I had my 60-year anniversary, als ich meinen 60. Geburtstag hatte, and I saved up for 5 years to fulfill this dream, und ich hatte während 5 Jahren gespart, um diesen Traum zu erfüllen, to go on a 21-day motorcycle ride with my very best friend, um eine 21-tägige Motorradtour mit meinem besten Freund zu machen, and my case was packed and I was ready to get out of the door. Mein Koffer war gepackt und ich war bereit, aus dem Haus zu gehen. And I lost the whole trip. Da verlor ich die ganze Reise. $10,000 gone. 10.000 US Dollars weg. That's 55,000 reais. Das sind 55.000 reais. Two of us, two men have saved up money for 5 years. Wir zwei Männer haben 5 Jahre lang gespart. And without warning, everything was lost. Und ohne Vorwarnung war alles verloren. I remember more than anything else, I kept my peace. Ich erinnere mich, mehr als alles andere bewahrte ich den Frieden. And people who were actually with us in the house, then they were shocked. Und die Leute, die mit uns im Haus waren, waren schockiert. One of the persons says, I would be crying the next 3 days and you are here completely happy. Eine der Personen sagte, ich würde die nächsten 3 Tage weinen und du bist hier vollkommen glücklich. I said, you know why? Ich sagte, weißt du warum? My peace is very important to me. Weil mein Friede für mich sehr wichtig ist. If I'm irritated at the American government who didn't let my friend into the country. Wäre ich gereizt gewesen über die amerikanische Regierung, die meinen Freund nicht in das Land hineingelassen haben, I would have lost my peace. Hätte ich meinen Frieden verloren. You know, for me it is not worth it. Für mich ist es nicht wert. Think about it. We get irritated and we lose our peace. Denk darüber nach. Wir sind gereizt und verlieren unseren Frieden. And when we lose our peace, we don't even make smart decisions anymore. Und wenn wir unseren Frieden verlieren, machen wir keine klugen Entscheidungen mehr. Then we make decisions that we regret. Dann treffen wir Entscheidungen, die uns leid tun. And then we have the consequences of wrong decisions. Dann haben wir die Konsequenzen von falschen Entscheidungen. And then we get irritated at ourselves because we made a stupid decision. Dann regen wir uns über uns selber auf, weil wir diese blöde Entscheidung getroffen haben. It's called a vicious cycle. Das nennt sich Teufelskreis. It all starts with you allowing your heart to be irritated. Das fängt alles damit an, dass du deinem Herz erlaubst, gereizt zu sein. So, don't do it. It will always take your peace. Mach es nicht, es wird dir immer deinen Frieden stehlen. I'm going to give you one more consequence of irritability. Ich gebe dir noch eine weitere Konsequenz der Reizbarkeit. Are you ready for this one? Bist du bereit? You are going to be the person that other people will avoid. Du wirst die Person sein, die andere Leute meiden. And then you wonder why you don't have any friends. Dann wunderst du dich, warum du keine Freunde hast. I tell you why. Ich sage dir warum. Because people don't like to be around people who are always irritated. Weil Menschen es nicht mögen, mit Leuten zusammen zu sein, die immer gereizt sind. It doesn't create a nice atmosphere. Es schafft keine angenehme Atmosphäre. So then people will isolate you. Dann werden die Leute dich isolieren. In reality, you isolate yourself. In Wahrheit isolierst du dich selber. And if you are a boss, for instance, und wenn du zum Beispiel ein Chef bist, and you're always irritated, und du immer gereizt bist, the people, you know, will still work because they need a job, werden die Menschen immer noch arbeiten, weil sie eine Arbeit brauchen. But you don't want to hear what they say behind your back. Aber du willst nicht hören, was sie hinter deinem Rücken sagen. In reality, people who are always irritated are very lonely people. In Wahrheit sind Menschen, die immer gereizt sind, sehr einsame Menschen. And that's a very high price to pay for irritability. Und das ist für Reizbarkeit ein sehr hoher Preis. Not a consequence that you want. Das ist keine Konsequenz, die du willst. So remember. Also denk dran. I remember when this woman came to me and said, Reinhard, pray for me, pray for me. Ich erinnere mich an die Frau, als sie zu mir kam und sagte, Reinhard, bete für mich, bete für mich. Ich sagte, I said, well, what do you need? Was brauchst du? She said, I don't have a single friend. Sie sagte, ich habe keinen einzigen Freund. You are so lucky, you have so many friends. Du bist so glücklich, du hast so viele Freunde. Pray for me. Bete für mich. I looked at her in the eyes and the Holy Spirit said to me. Ich schaute in ihre Augen und der Heilige Geist sagte zu mir. Don't pray for her. Bete nicht für sie. Just tell her what I'm telling you. Sage ihr einfach, was ich dir sage. So I looked in their eyes and I said, I'm not going to pray for you. Ich schaute in ihre Augen und sagte, ich werde nicht für dich beten. I said, you don't need prayer. Du brauchst kein Gebet. Go out and be friends to other people. Gehe und sei ein Freund für die anderen Menschen. Be friend to people that nobody likes. Sei ein Freund für Menschen, die keiner mag. And she got upset with me. Sie wurde wütend über mich. She got irritated. Sie war gereizt. She said, you don't understand what I'm saying. I need friends. Sie sagte, du verstehst nicht, was ich sage. Ich brauche Freunde. I said, you don't need friends. You need to be a friend. Ich sagte, du brauchst keine Freunde, du musst ein Freund sein. And she said, it's easy for you, you have so many friends. Sie sagte, es ist leicht für dich, du hast so viele Freunde. I said, because I am a friend. Ich sagte, weil ich ein Freund bin. You will always reap what you sow. Du wirst immer ernten, was du säst. So people who are always irritated, they are so isolated and lonely. Menschen, die immer gereizt sind, sind so isoliert und einsam. It's not worth it. Das ist es nicht wert. You know, you here is the problem that you need to have. Das ist das Problem, das du haben musst. You need to have the problem that I have. Du musst das Problem haben, das ich habe. That everybody wants to be with you all the time. Dass jeder die ganze Zeit mit dir zusammen sein will. It's a terrible problem to have, but on the other hand, it's a nice problem to have. Es ist ein schreckliches Problem. Auf der anderen Seite ist es ein nettes Problem. You know, sometimes I think, wouldn't it be nice if people would just not want to be with me? Manchmal denke ich, wäre es nicht nett, wenn die Menschen nicht mit mir zusammen sein möchten? But on the other hand, I think, it's nice. Auf der anderen Seite denke ich, es ist nett. Because people feel welcomed in my presence. Menschen fühlen sich in meiner Gegenwart willkommen. That's how they felt with Jesus. So fühle ich mich bei Jesus. The sinners, the children, everybody felt welcome around Jesus. Die Sünder, die Kinder, jeder fühlte sich bei Jesus willkommen. But they did not feel good around the irritated Pharisees. Aber sie fühlten sich unter den gereizten Pharisäern nicht wohl. So don't be a person who is irritated. Sei keine Person, die gereizt ist. Tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.